bist weg mit den Typen vom Skatepark. Und ich sitz wie in Sachsen-Anhalt fest. Scheiße, scheiße, scheiße. Und du bist weg mit den Typen vom Skatepark. Und ich sitz hier mit meinem gebrochenen Bein. Scheiße, scheiße, scheiße, scheiße. Mir ist sofort klar, wo ihr seid. Natürlich in Kalifornien. Ich komm kurz rüber mit deinem Grind. Gelernt beim Finger am Boden. Er imponiert dir mit nem billigen Rail. Ich setze an zum Lachen. Doch es bleibt mir stecken im Hals. Ihr fangt an rumzumachen. Und du bist weg mit den Typen vom Skatepark. Und ich sitz wie in Sachsen-Anhalt fest. Scheiße, scheiße, scheiße. Und du bist weg mit den Typen vom Skatepark. Und ich sitz hier mit meinem gebrochenen Bein. Scheiße, scheiße, scheiße, Fotze. Ich bin mit deinem Kopf, hau ihn an die Bein. Dein Fuß ist 6 Meter weit. Er steht da und weint, das macht mich geil. Ich stecke ihn rein, Babylon. Ha, ha, ha, ha, ha. Und du bist tot.